Als der alte kranke Mann im Weißen Haus kürzlich auf den unglücklichen Einfall kam, 300 Studenten seines Landes zu versammeln, um in ihrer Gegenwart an die Jugend der Welt eine Botschaft zu adressieren, konnte er dieser Jugend nichts anderes bieten als die alten Schlagworte der Französischen Revolution und damit die Parole einer politischen und geistigen Auseinandersetzung europäischen Ursprungs. Es wird dieser Weltgouvernante nicht klar, dass sie aus einem von Europa entdeckten Erdteil mit 150-jähriger Verspätung Lehren nach Europa kabelt, die hier im Buch der Geschichte verzeichnet sind. Roosevelt proklamiert in einem Atem Freiheit und Gleichheit und die Befreiung der Jugend von Not und Furcht. Wir wissen, wie es um die amerikanische Jugend bestellt ist. Der Franklin Delano Roosevelt zu jeder Zeit seines Lebens ein schlechtes Vorbild war. Wir wissen, dass Millionen der amerikanischen Jugend kein Brot und keine Arbeit haben und dass es wahrscheinlich wieder 150 Jahre dauern wird, bis ein amerikanischer Präsident so weit ist, dass er dem staunenden Europa mitteilt, es müsse schleunigst ein Winterhilfswerk sowie Einrichtungen für die Berufserziehung und nationale Organisationen aufbauen. Und er wird uns vielleicht dann davon unterrichten, was man unter sozialer Gerechtigkeit und Selbstführung der Jugend zu verstehen hat. Wir wollen uns hier mit dem komischen alten Mann nicht weiter ausführlich beschäftigen. Roosevelt, das ist der Rückschritt. Wer die Jugend der Welt in einen Krieg gestürzt hat, um zum dritten Mal Präsident werden zu können, und in der Jugend seines eigenen Landes für soziale Missstände verantwortlich ist, um die ihn höchstens Herr Stalin beneiden kann, kann von der Jugend Europas nur eine einzige Antwort erhalten. Indem sich die Jugend unseres Kontinents am heutigen Tag zum Europäischen Jugendverband zusammenschließt, bekundet sie die einmütige Entschlossenheit der Jugend unserer Völker, Roosevelt als dem kapitalistischen Kriegsverbrecher die Idee der neuen nationalen und sozialen Ordnung der Welt entgegenzusetzen. Hier sind die Jugendführer und Delegationen der Mächte versammelt, die anders als Herr Roosevelt und seine Getreuen nicht von Reformen geredet haben, sondern die Errungenschaften der größten Revolution der Weltgeschichte mit ihrem Leben behaupten und verteidigen. Diese Jugend ist nicht mit Gold gekauft, um die Interessen gewinnsüchtiger Börsenfürsten zu vertreten. Sie kommt aus allen Schichten der europäischen Nationen. Ihre Führer repräsentieren Organisationen, in denen die ärmsten Kinder des Volkes ebenso wie die, deren Eltern wohlhabend sind, gleichberechtigt zusammenarbeiten. Wenn irgendwo in der Welt das Wort Gleichberechtigung einen Sinn hat, dann bei denen, die den Menschen nicht nach Herkunft, Titel und Besitz beurteilen, sondern ihn einzig nach seiner Leistung wägen. So ist der neu gegründete Europäische Jugendverband ein Sinnbild der neuen und besseren Ordnung, die Europa auf friedlichem Wege aufrichten wollte. Da nun aber unsere Feinde in ihrem schlechten Gewissen wegen der sozialen Missstände in ihren eigenen Ländern diesen Krieg angezettelt haben, der im Letzten ein Krieg des Geldes ist gegen die schöpferische Macht des Geistes, soll der Europäische Jugendverband vom ersten Tage seines Bestehens an eine neue Waffe in den Kämpfen dieses Krieges sein. Jeder Soldat des europäischen Freiheitskampfes soll in uns, Mitkämpfer und Kameraden, in blutigen Ringen um die Ideale sehen, zu denen wir die Jugend erziehen und für die er draußen sein Leben einsetzt. Eine jahrelange Entwicklung findet mit diesem Tag ihre Krönung. Es ist nicht der Sinn dieser Veranstaltung, die Welt um eine neue Sensation zu bereichern. Sie alle, meine Kameraden und Kameradinnen, wissen, dass der Gedanke eines Zusammenschlusses der von uns geführten nationalen Gemeinschaften in der Form eines Verbandes der europäischen Jugend organisch aus unserer jahrelangen kameradschaftlichen Zusammenarbeit gewachsen ist. Als ich von einer solchen Vereinigung, wie wir sie heute gründen, nachzudenken begann, war ich mir darüber klar, dass noch Jahre vergehen würden, bis die Voraussetzungen für eine Arbeitsgemeinschaft der Jugendorganisationen unseres Erdteils gegeben sein würden. Der gegenseitige Meinungs- und Erfahrungsaustausch, die vielen Besuche der Jugendführer und ihrer Abordnungen untereinander schufen nach und nach eine Atmosphäre der Übereinstimmung. Wenn bei den sportlichen Wettspielen unserer Abordnungen unsere Jugend ihre Kräfte maß und sie in ritterlichem Geiste um den Lorbeer des Sieges rang, versuchten wir Jugendführer in gegenseitiger Frage und Antwort Idee und Wesen der Jugendverbände, mit denen wir zusammentrafen, zu ergründen. So sind sich die Führer und Führerinnen der europäischen Jugend von einem Zusammentreffen zum anderen näher gekommen. Jedes Mal gab es Neues zu berichten und jedes Mal stellten wir uns neue Fragen, denn die Erziehung steht nicht still. Es ist für sie kein Schema anwendbar, das lückenlos wie die Paragraphen des Gesetzbuches ihrer Aufgabe genügen könnte. Alle Erziehung muss national bestimmt sein. Es gibt kein Patent der Jugendführung, das ohne weiteres auf alle Nationen anwendbar wäre. Es war ein auf britischem Dünkel beruhender, echt englischer Irrtum zu meinen, die Jugend der ganzen Welt nach dem System der im Burenkrieg entstandenen Boy Scout-Vereinigung führen zu können. Die Bedeutung der europäischen Jugendverbände beruht gerade darin, dass sie als ausgesprochen nationale Erziehungsgemeinschaften innerhalb der Völker entstanden sind und jeweils nur in diesen arbeiten können. Die Verschiedenartigkeit dieser Jugenden erschwert aber keineswegs ihre Beziehungen untereinander. Im Gegenteil, gerade diese Selbstständigkeit und nationale Eigenart der hier vertretenen Organisationen bürgt uns dafür, dass der neu entstandene Europäische Jugendverband seine politische und erzieherische Aufgabe erfüllen wird. Er tritt ins Leben mit einem Programm, in dem er die in zahlreichen Zusammenkünften erworbene Achtung seiner einzelnen Mitgliedsorganisationen voreinander und damit die ehrliche Kameradschaft der Jugend Europas zur Grundlage seiner Tätigkeit macht. Die Aufgabe des Europäischen Jugendverbandes ist die Festigung und Stärkung des Bewusstseins der europäischen Zusammengehörigkeit in der jungen Generation unseres Kontinents. Als Ausdruck der neuen Ordnung ist der Europäische Jugendverband eine Arbeitsgemeinschaft von national selbstständigen und volksbewussten Jugendorganisationen. Dieser Charakter des Europäischen Jugendverbandes schließt jede Einmischung in die inneren Verhältnisse der Jugendorganisation eines Landes aus. Der Europäische Jugendverband lehnt daher auch alle paneuropäischen Bestrebungen ab. Als die größte Vereinigung von Jugendführern und Erziehern, die bisher in der Welt gegründet wurde, geht er in der Erfüllung seiner Aufgabe von dem Gedanken aus, dass die Nation, das heimatliche Elternhaus und die nationale Jugendgemeinschaft die entscheidenden erzieherischen Erlebnisse der Jugend sind. Wer seiner Nation gegenüber treu, gewissenhaft und tapfer seine Pflicht erfüllt, schafft damit eine Voraussetzung für die europäische Gemeinschaft, die nur dann einen Wert besitzen kann, wenn ihre einzelnen Mitglieder nationale Repräsentanten, dass gerade diejenigen großen Denker, Dichter und bildenden Künstler, denen wir europäischen Rang beimessen, innerhalb der Grenzen ihrer Völker als die vollkommensten Verkörperungen des nationalen Geisteslebens empfunden werden, die zugleich auch europäischen Rang besitzen. Die wahrhaft europäische Bedeutung Goethes aber hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass er die idealste Verkörperung des deutschen Geistes ist. Er ist der Nationaldichter der Deutschen, und weil er es ist, stellen sein Werk und seine Persönlichkeit einen Beitrag zu jener Kultur dar, die allen Völkern Europas gehört. Europa ist ein Strahlenbündel nationaler Kräfte. Und wer Europa kennt, weiß, dass der Gedanke einer Vermanschung und Vermischung dieser nationalen Kräfte zu eben jener kulturellen Sterilität führen würde, die wir an dem amerikanischen Staatenkonglomerat so sehr verabscheuen. Dort propagiert Mr. Roosevelt panamerikanische Gedanken. Aber die Zusammenfassung des Geldes und der Bodenschätze sowie der Wirtschaft eines Erdteils bedeutet für unser altes Europa, dessen Wirkung auf die Welt eine geistige war und bleibt, nicht eine höhere menschliche Tat. Der von England und Frankreich auf Geheiß des Mr. Roosevelt angezettelte Krieg hat von Jahr zu Jahr stärker das Bewusstsein einer europäischen Schicksalsgemeinschaft gerade in der jungen Generation stärker werden lassen. So sind wir heute längst nicht mehr Ideengefährten, sondern auch Waffengefährten. Die erzieherischen Ideale, die unsere junge Gefolgschaft begeisterten, sind mit Blut besiegelt worden. In der Auseinandersetzung mit den kulturverneinenden Mächten der Zeit, England, Russland und Amerika, die jede auf ihre Weise eine materialistische Auffassung des Lebens verkörpern, hat sich unsere Jugend in zahllosen Schlachten und ebenso vielen Siegen als Trägerin einer höheren Kultur bewährt. Wer hätte mehr Recht als Sie, mitten im Kriege Ihre Stimme zu erheben und Ihren Entschluss zu verkünden, den großen sittlichen Gedanken Ihres Ringens durch einen Zusammenschluss zu bekräftigen, der auch in der Zukunft eine Burg Ihres Glaubens, Ihrer Ehre und ihre Kameradschaft sein soll. Der Europäische Jugendverband ist natürlich keine Schöpfung der Demokratie. Es würde dem Geist der Jugend und unserer ganzen bisherigen Zusammenarbeit widersprechen, wenn wir nach dem parlamentarischen Zahlensystem verfahren würden. Das heißt, das Gewicht der einzelnen Jugendorganisationen im Führerring abhängig machen würden von der Zahl der Mitgliederorganisationen. In diesem Gremium hat jede nationale Jugend, die wir einladen, sich dem Europäischen Jugendverband anzuschließen, ob sie nun einem kleinen oder großen Volk angehört, Sitz und Stimme. In den Arbeitsausschüssen präsidiert die Organisation, die auf dem Spezialgebiet des Ausschusses besondere Leistungen aufzuweisen hat. Die Mitglieder des Europäischen Jugendverbandes sind grundsätzlich gleichberechtigt. Das deutsch-italienische Präsidium, das aufgrund der Zustimmung aller Mitglieder die Leitung des Europäischen Jugendverbandes übernommen hat, fällt seine Beschlüsse gemeinsam. Sie werden den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt und müssen die Unterschriften des deutschen und italienischen Präsidiums tragen. Der Europäische Jugendverband tritt alljährlich zusammen. Nachdem der erste Europäische Jugendkongress auf deutschem Boden durchgeführt wurde, schlage ich vor, die nächste Zusammenkunft 1943 in Italien zu veranstalten. Für die späteren Kongresse erlaube ich mir die Anregung zu geben, dass der Tagungsort durch das Präsidium aufgrund der Bewerbungen der einzelnen Mitglieder festgesetzt wird, wobei grundsätzlich jede Mitgliedsnation die Erwartung haben kann, dass ein Jugendkongress auf ihrem Boden durchgeführt werden wird. Die Präsidenten der Arbeitsausschüsse können, falls sie es für erforderlich halten, auch unabhängig vom Europäischen Jugendkongress die Mitglieder der Arbeitsausschüsse mit Zustimmung der Präsidenten zu Arbeitstagungen zusammenrufen. Hierbei soll nach Möglichkeit so verfahren werden, dass als Tagungsort eine Stadt des Landes vorgeschlagen wird, das der Präsident des Arbeitsausschusses innerhalb des Europäischen Jugendverbandes vertritt. Die Leiter der Arbeitsausschüsse sind dem Präsidium gegenüber zur Berichterstattung verpflichtet. Kein Mitglied eines Arbeitsausschusses aber darf zu einer Berichterstattung über solche Vorgänge angehalten werden, deren Geheimhaltung im nationalen Interesse seines Landes liegt. Die Mitgliedschaft des Europäischen Jugendverbandes kann nur dadurch erworben werden, dass eine von ihrer Regierung hierzu autorisierte Jugendführung an das Präsidium einen entsprechenden Antrag um Aufnahme stellt und die Präsidenten des Verbandes der Aufnahme zustimmen. Der Austritt ist nur dann rechtsgültig, wenn die Austrittserklärung mit Genehmigung der Regierung den Präsidenten schriftlich mitgeteilt wird. Der Austritt gilt als vollzogen, wenn dies durch eine mit den Unterschriften der Präsidenten versehene Urkunde bestätigt wird. Diese Mitteilungen bitte ich als Richtsätze für die Statuten unseres Verbandes aufzufassen. Meine Kameraden und Kameradinnen, unter den Erdteilen dieser Welt ist Europa der geografischen Größenordnung nach einer der geringeren. Aber was bedeuten Flächenmaße in der Geschichte der Menschheit? Von dem Tage an, da sich Zeus in der Gestalt des Stiers der schönen Europe näherte, um sie in ein Land zu entführen, in dem sich die Vermählung des Gottes mit der Schönheit dieser Erde vollzog, sind Jahrtausende vergangen. Wir haben nicht umsonst bei unserem Kongress dieses klassische Symbol unseres gemeinsamen Ursprungs beschworen. Europa ist mehr als ein Kontinent. Europa ist ein heiliges Wahrzeichen der Menschheit. Seit dem Tage des Zeus hat sich oft und oft auf unserem Boden der Gott mit der Kreatur verbunden. Der Erdglanz des Ewigen strahlt von den Steinen der Akropolis und des Parthenon heute so stark wie einst. Kein europäisches Volk, das nicht in diesen Jahren des Kampfes und der Bewährung sich seines göttlichen Ursprungs erinnern müsste. Was bedeutet es uns, den Menschen von 1942, dass die großen Söhne dieses Bodens Kinder ihrer Zeit und ihres Schicksals waren, dass unsere Völker sich Wunden schlugen und der Lärm des Krieges unaufhörlich durch unsere Lande schallte? Endlich, endlich werden wir uns unserer Gemeinsamkeit bewusst. Spät, aber nicht zu spät, entdecken wir den alten Erdteil. 1492 setzte Kolumbus seinen Fuß auf den Strand der neuen Welt. 1942 entdecken wir die alte Welt, die die ewige ist. Es ist die Welt der Heroen, ob sie nun Alexander, Cäsar, Friedrich der Große oder Napoleon heißen. Die Welt der Dichter von Homer und Dante bis Goethe, die Welt der Denker, von Plato bis Kant und Nietzsche, die musikalische Welt von Bach bis Beethoven, Mozart, Wagner und Verdi. Wie erfüllt es uns mit Stolz, diese Namen zu bekennen? Was setzt Herr Roosevelt dem entgegen? Wo ist sein Praxiteles, sein Michelangelo und sein Veit Stoss, sein Rembrandt und sein Albrecht Dürer? Welche Frechheit wagt es, im Namen eines sterilen Kontinents den Kampf gegen die ewigen Kulturschöpfungen der Menschheit aufzunehmen, die aus göttlicher Inspiration und höchster menschlicher Vollendung geboren wurden? Der Krieg Amerikas und seiner britischen Filiale ist nichts anderes als der Versuch, an die Stelle der unmessbaren Werte Europas, die da heißen Heldentum, schöpferische Kraft und Glaube an das Ewige, den Kurszettel der Wall Street Börse zu setzen oder das Signum des Dollars Hier, meine Kameraden, auf dem Boden Deutschlands, dessen Fahnen den Ruhm, die Ehre und den Sieg der Waffen bedeuten, versammelt sich die Jugend Europas und verkündet entschlossen ihren neuen Bund. Meine Kameraden und Kameradinnen, ich bitte nunmehr die bevollmächtigten Staatsjugendführer und Jugendführer, mit mir die Gründungsakte des Europäischen Jugendverbandes zu unterzeichnen. Dem Europäischen Jugendverband ein dreifaches Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Die erste Sitzung des Europäischen Jugendverbandes ist geschlossen. Thank you. Thank you. Sterne.